Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 8. Mai 99. Ich habe deinen letzten Brief mitten unter den Weimarschen Zerstreuungen erhalten, und er war mir desto mehr willkommen, da mir das fade Schwatzen über diesen Gegenstand in Weimar eine ernste und gründliche Stimme zum Bedürfnis machte. Erwachte indessen binnen der nächsten 3 oder 4 Monate nichts Vernünftiges darüber von mir zur Antwort. Ich habe mich mit Gewalt aus dieser Materie herauszureißen gesucht, und es tut mir wohl, in einem neuen Element zu leben. Du sollst aber die beiden Stücke in 8 Tagen spätestens wieder erhalten und einige Monate bei dir aufbewahren, dass du dir in dieser Zeit deine Bedenken und Desiderata aufnotieren kannst. Könntest du dich entschließen, die Anzeige des 3. Stücks für die Allgemeine Zeitung aufzusetzen, so würdest du Goethen und mir einen großen Gefallen erzeigen, denn diese Arbeit liegt sowohl ihm als mir jetzt außer dem Wege, und sie muss doch getan sein. Du kannst dich darin nach der Anzeige der Piccolomini in eben dieser Zeitung, die Goethe und ich in Gemeinschaft, obgleich etwas eilfertig, aufgesetzt, richten, und brauchst dir dabei keine große Mühe zu machen, da es nur um den Haupteindruck zu tun ist. Der Wallenstein hat auf dem Theater in Weimar eine außerordentliche Wirkung gemacht und auch die Unempfindlichsten mit sich fortgerissen. Es war darüber nur eine Stimme, und in den nächsten 8 Tagen ward von nichts anderem gesprochen. Jetzt bin ich, Gottlob, wieder auf ein neues Trauerspiel fixiert, nachdem ich 6 Wochen lang zu keiner Resolution kommen konnte. Diesmal sollst du das Sujet nicht eher als mit dem vollendeten Werke erfahren. Ich hoffe, am Ende des Winters allerspätestens damit fertig zu sein, denn fürs Erste ist der Gegenstand nicht so widerstrebend als Wallenstein, und dann habe ich an diesem das Handwerk mehr gelernt. Wenn ich diesen Sommer nicht einige Monate an die Propyläen wenden müsste, so hoffte ich, das neue Stück noch mit Ende dieses Jahres zu liefern. Meine Gesundheit hält sich noch recht brav. Ich hoffe, sie soll sich diesen Sommer noch mehr befestigen. Goethe hat sich jetzt Equipage angeschafft und fährt mich alle Tage spazieren. Wir ziehen dieser Tage auch wieder in den Garten, was ihr ohne Zweifel auch bald tun werdet. Dein S.